bedingt. Durch meines Glückes Tod vergehend, des Traumes Mond, der Sonne Fieber glühen. Was Liebe ohne Zärtlichkeit nur Mühen? Das Glas zerbricht, die Sande rasch verwehen. Sprache wird's dann nicht mehr geben, und durch des kalten Mondes Traum nie führen. Mit keinem Seufzer mehr an dem rühren, die unberührt und unbeweint vergebens. Wovon ihr träumt, das sollt ihr euch erfüllen. Und niemals zögert, seht, wo bleibt die Zeit für euch. Letzte Sehnsucht noch zu stillen. Ihr habt gelebt, jetzt ohne Bitterkeit, dem Himmel dankt. Thanatos zu Willen. Das letzte Stück geht nun zur Ewigkeit.